wenn du die Bäuche von 100 Spannern ausweitet, werden wir eine Macht freisetzen. Habe ich die Wahl zu sterben oder meine Freunde zu finden?